Das Wasser wird langsam heiß. Im Kocher, es schmilzt wie Eis. Ich mach mir ein Tütchen voll Suppe. Ich weiß genau, das ist das Beste für Menschen. Ja, jeder, der weiß, wie gut Ernährung ist, das heißt Kohlenhydrate und Gewürze, die machen mich heil. Das ist richtig gut für mich. Suppe am Nachmittag ins Gesicht, in die Ohren gehört es nicht, Baby. Mit Besteck abgeleckt und nicht abgeschmeckt. Einfach essen, das weckt die Lebensgeister, regt dich an und macht die Frau zum Meister. Jeder kann das tun, man muss nicht viel dafür können. Man muss nur kurz ruhen, währenddem die Suppe im Kocher kocht. Und jeder weiß, das Herz pocht vor Aufregung über dieses Mal. Und das wird kein Schmalhans-Menü. Du bist ein wahres Küchengenie, das uns hochfährt und uns selber verehrt, wie wir es verehren, dieses Mittagsmahl. Ja, ja, ja, lecker Schmecker, lecker, lecker Schmecker, lecker Schmecker, lecker Schmecker, lecker, lecker Schmecker, lecker, lecker, lecker Schmecker. Danach stell ich mir den Vergaser ein, zieh mir zum Kaffee eine Kippe rein. Ich weiß, du weißt, das muss sein. Ohne Nikotin darfst du am Dasein. Und dir muss schon lange klar sein, dass alles, was sein muss, Baby. Keine Frage, es geht um Genuss. Jeder weiß, jeder muss, dass er wissen muss, dass es sein muss mit dem Genuss. Ohne Genuss ist Schluss, yeah. Und jetzt weiß ich, ich muss erstmal warten, bis die Suppe sich setzt. Wer schnell ist, der darf nicht gehetzt sein. Da muss Zeit für Ruhe bleiben. Ich lass mich nachmittags einfach treiben. Dreh mir beim Rappen ne Zigarette. Dann geh ich zur Couch, auf der ich mich bette. Zünd sie an. Jetzt bin ich dran. Yeah. Ganz allein sitz ich hier mit der Zigarette am Ecke der Couch und fühl mich wie eine fette Made mit nem Speck in meinem Versteck. Underground gerappt, das ist kein Gewäsch, Baby. Ich sag dir, deine Mutter, die sieht gut aus, denn die bleibt nachmittags auch bei mir zu Haus. Ich kenne ihre Gefühle, sie kennt mein Gemächt, ich weiß, das ist als Rap ganz schön schlecht. Doch das macht mir nichts aus. Ich bin deiner Mutter zu Haus und du weißt ganz genau, ich will dich hier nicht sehen, denn du kannst Nachmittagsgenießer nicht verstehen. Kleine Mädchen haben keine Lust auf Raucher, darum sind sie schlechte Endverbraucher. Für die Wirtschaft taugen sie nix. Sie brauchen keine Ärztekrallen, keine Steuern, machen keinen Umsatz für die Krankenkassen. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, muss doch einfach an die anderen denken und ihnen ein Päckchen Zigaretten schenken.